Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 179 an Goethe, Jena, den 2. Juli 1796. Ich habe nun alle 8 Bücher des Romans aufs Neue, obgleich nur sehr flüchtig, durchlaufen, und schon allein die Masse ist so stark, dass ich in 2 Tagen kaum damit fertig worden bin. Billig sollte ich also heute noch nichts schreiben, denn die erstaunliche und unerhörte Mannigfaltigkeit, die darin im eigentlichsten Sinne versteckt ist, überwältigt mich. Ich gestehe, dass ich bis jetzt zwar die Stetigkeit, aber noch nicht die Einheit recht gefasst habe, obwohl ich keinen Augenblick zweifle, dass ich auch über diese noch völlige Klarheit erhalten werde, wenn bei Produkten dieser Art die Stetigkeit nicht schon mehr als die halbe Einheit ist. Da sie unter diesen Umständen nicht wohl etwas ganz Genugtuendes von mir erwarten können und doch etwas zu hören wünschen, so nehmen sie mit einzelnen Bemerkungen vorlieb, die auch nicht ganz ohne Wert sind, da sie ein unmittelbares Gefühl aussprechen werden. Dafür verspreche ich Ihnen, dass diesen ganzen Monat über die Unterhaltung über den Roman nie versiegen soll. Eine würdige und wahrhaft ästhetische Schätzung des ganzen Kunstwerks ist eine große Unternehmung. Ich werde ihr die nächsten 4 Monate ganz widmen und mit Freuden. Ohnehin gehört es zu dem schönsten Glück meines Daseins, dass ich die Vollendung dieses Produkts erlebte, dass sie noch in die Periode meiner strebenden Kräfte fällt, dass ich aus dieser reinen Quelle noch schöpfen kann und das schöne Verhältnis, das unter uns ist, macht es mir zu einer gewissen Religion, ihre Sache hierin zu der meinigen zu machen, alles, was in mir Realität ist, zu dem reinsten Spiegel des Geistes auszubilden, der in dieser Hülle lebt und so in einem höheren Sinne des Worts den Namen ihres Freundes zu verdienen. Wie lebhaft habe ich bei dieser Gelegenheit erfahren, dass das Vortreffliche eine Macht ist, dass es auf selbstsüchtige Gemüter auch nur als eine Macht wirken kann, dass es dem Vortrefflichen gegenüber keine Freiheit gibt als die Liebe. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie sehr mich die Wahrheit, das schöne Leben, die einfache Fülle dieses Werks bewegte. Die Bewegung ist zwar noch unruhiger, als sie sein wird, wenn ich mich desselben ganz bemächtigt habe, und das wird dann eine wichtige Krise meines Geistes sein. Sie ist aber doch der Effekt des Schönen, nur des Schönen, und die Unruhe rührt bloß davon her, weil der Verstand die Empfindung noch nicht hat einholen können. Ich verstehe Sie nun ganz, wenn Sie sagten, dass es eigentlich das Schöne, das Wahre sei, was Sie oft bis zu Tränen rühren könne. Ruhig und tief, klar und doch unbegreiflich wie die Natur, so wirkt es und so steht es da, und alles, auch das kleinste Nebenwerk, zeigt die schöne Gleichheit des Gemüts, aus welchem alles geflossen ist. Aber ich kann diesen Eindrücken noch keine Sprache geben, auch will ich jetzt nur bei dem achten Buche stehen bleiben. Wie ist es Ihnen gelungen, den großen, so weit auseinandergeworfenen Kreis und Schauplatz von Personen und Begebenheiten wieder so eng zusammenzurücken? Es steht da wie ein schönes Planetensystem, alles gehört zusammen und nur die italienischen Figuren knüpfen wie Kometengestalten und auch so schauerlich wie diese das System an ein entferntes und größeres an. Auch laufen alle diese Gestalten, sowie auch Marianne und Aurelie, völlig wieder aus dem Systeme heraus und lösen sich als fremdartige Wesen davon ab, nachdem sie bloß dazu gedient haben, eine poetische Bewegung darin hervorzubringen. Wie schön gedacht ist es, dass sie das praktisch Ungeheure, das furchtbar Pathetische im Schicksal Mignons und des Harfenspielers, von dem theoretisch Ungeheuern, von den Missgeburten des Verstandes ableiten, so daß der reinen und gesunden Natur nichts dadurch aufgebürdet wird. Nur im Schoß des dummen Aberglaubens werden diese monstrosen Schicksale ausgehägt, die Mignon und den Harfenspieler verfolgen. Selbst Aurelia wird nur durch ihre Unnatur, durch ihre Mannweiblichkeit zerstört. Gegen Marianen allein möchte ich sie eines poetischen Eigennutzes beschuldigen. Fast möchte ich sagen, dass sie dem Roman zum Opfer geworden, da sie der Natur nachzuretten war. Um sie werden daher immer noch bittere Tränen fließen, wenn man sich bei den drei andern gern von dem Individuum ab zu der Idee des Ganzen wendet. Wilhelms Verirrung zu Theresen ist trefflich gedacht, motiviert, behandelt und noch trefflicher benutzt. Manchen Leser wird sie anfangs recht erschrecken, denn Theresen verspreche ich wenig Gönner, desto schöner reißen sie ihn aber aus seiner Unruhe. Ich wüsste nicht, wie dieses falsche Verhältnis zärter, feiner, edler hätte gelöst werden können. Wie würden sich die Richardsons und alle andern gefallen haben, eine Szene daraus zu machen und über dem Auskramen von delikaten Sentiments recht undelikat gewesen sein. Nur ein kleines Bedenken hab ich dabei. Theresens mutige und entschlossene Widersetzlichkeit gegen die Partei, welche ihr ihren Bräutigam rauben will, selbst bei der erneuerten Möglichkeit, Lothar zu besitzen, ist ganz in der Natur und trefflich. Auch, dass Wilhelm einen tiefen Unwillen und einen gewissen Schmerz über die Neckerei der Menschen und des Schicksals zeigt, finde ich sehr gegründet. Nur deucht mir, sollte er den Verlust eines Glücks weniger tief beklagen, das schon angefangen hatte, keines mehr für ihn zu sein. In Nataliens Nähe müsste ihm, scheint mir, seine wiedererlangte Freiheit ein höheres Gut sein, als er zeigt. Ich fühle wohl die Komplikation dieses Zustands und was die Delikatesse forderte, aber auf der anderen Seite beleidigt es einigermaßen die Delikatesse gegen Natalien, dass er noch imstand ist, ihr gegenüber den Verlust einer Therese zu beklagen. Eins, was ich in der Verknüpfung der Begebenheiten auch besonders bewundere, ist der große Vorteil, den sie von jenem falschen Verhältnis Wilhelms zu Theresen zu ziehen gewusst haben, um das wahre und gewünschte Ziel, Nataliens und Wilhelms Verbindung zu beschleunigen. Auf keinem anderen Weg hätte dieses so schön und natürlich geschehen können, als gerade auf dem Eingeschlagenen, der davon zu entfernen drohte. Jetzt kann es mit höchster Unschuld und Reinheit ausgesprochen werden, dass Wilhelm und Natalie füreinander gehören und die Briefe Theresens an Natalien leiten es auf das Schönste ein. Solche Erfindungen sind von der ersten Schönheit, denn sie vereinigen alles, was nur gewünscht werden kann, ja, was ganz unvereinbar scheinet. Sie verwickeln und enthalten schon die Auflösung in sich, sie beunruhigen und führen zur Ruhe. Sie erreichen das Ziel, indem sie davon mit Gewalt zu entfernen scheinen. Mignons Tod, so vorbereitet er ist, wirkt sehr gewaltig und tief, ja so tief, dass es manchem vorkommen wird, sie verlassen denselben zu schnell. Dies war beim ersten Lesen meine sehr stark markierte Empfindung. Beim zweiten, wo die Überraschung nicht mehr war, empfand ich es weniger, fürchte aber doch, dass sie hier um eines Haares Breite zu weit gegangen sein möchten. Mignon hat gerade vor dieser Katastrophe angefangen, weiblicher, weicher zu erscheinen und dadurch mehr durch sich selbst zu interessieren. Die abstoßende Fremdartigkeit dieser Natur hatte nachgelassen. Mit der nachlassenden Kraft hatte sich jene Heftigkeit in etwas verloren, die von ihr zurückschreckte. Besonders schmelzte das letzte Lied das Herz zu der tiefsten Rührung. Es fällt daher auf, wenn unmittelbar nach dem angreifenden Auftritt ihres Todes der Arzt eine Spekulation auf ihren Leichnam macht und das lebendige Wesen, die Person, so schnell vergessen kann, um sie nur als das Werkzeug eines artistischen Versuches zu betrachten. Ebenso fällt es auf, dass Wilhelm, der doch die Ursache ihres Todes ist und es auch weiß, in diesem Augenblick für jene Instrumententasche Augen hat und in Erinnerungen vergangener Szenen sich verlieren kann, da die Gegenwart ihn doch so ganz besitzen sollte. Sollten sie in diesem Falle auch vor der Natur ganz recht behalten, so zweifle ich, ob sie auch gegen die sentimentalischen Forderungen der Leser es behalten werden, und deswegen möchte ich Ihnen raten, um die Aufnahme einer an sich so herrlich vorbereiteten und durchgeführten Szene bei dem Leser durch nichts zu stören, einige Rücksicht darauf zu nehmen. Sonst finde ich alles, was Sie mit Mignon lebend und tot vornehmen, ganz außerordentlich schön. Besonders qualifiziert sich dieses reine und poetische Wesen so trefflich zu diesem poetischen Leichenbegängnis. In seiner isolierten Gestalt, seiner geheimnisvollen Existenz, seiner Reinheit und Unschuld repräsentiert es die Stufe des Alters, auf der es steht, so rein. Es kann zu der reinsten Wehmut und zu einer wahr menschlichen Trauer bewegen, weil sich nichts als die Menschheit in ihm darstellte, was bei jedem andern Individuum unstatthaft, ja in gewissem Sinne empörend sein würde, wird hier erhaben und edel. Gerne hätte ich die Erscheinung des Marchese in der Familie noch durch etwas anders als durch seine Kunstliebhaberei motiviert gesehen. Er ist gar zu unentbehrlich zur Entwicklung, und die Notdurft seiner Dazwischenkunft könnte leicht stärker als die innere Notwendigkeit derselben in die Augen fallen. Sie haben durch die Organisation des übrigen Ganzen den Leser selbst verwöhnt und ihn zu strengeren Forderungen berechtigt, als man bei Romanen gewöhnlich mitbringen darf. Wäre nicht aus diesem Marchese eine alte Bekanntschaft des Lothario oder des Oheims zu machen und seine Herreise selbst mehr ins Ganze zu verflechten? Die Katastrophe sowie die ganze Geschichte des Harfenspielers erregt das höchste Interesse. Wie vortrefflich ich es finde, dass Sie diese ungeheuren Schicksale von frommen Fratzen ableiten, habe ich oben schon erwähnt. Der Einfall des Beichtvaters, eine leichte Schuld ins Ungeheure zu malen, um ein schweres Verbrechen, das er aus Menschlichkeit verschweigt, dadurch abbüßen zu lassen, ist himmlisch in seiner Art und ein würdiger Repräsentant dieser ganzen Denkungsweise. Vielleicht werden Sie's beratens Geschichte noch ein klein wenig ins Kürzere ziehen, da sie in den Schluss fällt, wo man ungeduldiger zum Ziele eilt. Dass der Harfner der Vater Mignons ist und dass Sie selbst dieses eigentlich nicht aussprechen, es dem Leser gar nicht hinschieben, macht nur desto mehr Effekt. Man macht diese Betrachtung nun selbst, erinnert sich, wie nahe sich diese zwei geheimnisvollen Naturen lebten, und blickt in eine unergründliche Tiefe des Schicksals hinab. Aber nichts mehr für heute. Meine Frau legt noch ein Brieflein bei und sagt Ihnen ihre Empfindungen bei dem achten Buche. Leben Sie recht wohl, mein geliebter, mein verehrter Freund. Wie rührt es mich, wenn ich denke, das, was wir sonst nur in der weiten Ferne eines begünstigten Altertums suchen und kaum finden, mir in Ihnen so nahe ist, wundern Sie sich nicht mehr, wenn es so wenige gibt, die Sie zu verstehen fähig und würdig sind, die bewundernswürdige Natur, Wahrheit und Leichtigkeit Ihrer Schilderungen entfernt bei dem gemeinen Volk der Beurteiler allen Gedanken an die Schwierigkeit, an die Größe der Kunst und bei denen, die dem Künstler zu folgen imstande sein könnten, die auf die Mittel, wodurch er wirkt, aufmerksam sind, wirkt die genialische Kraft, welche sie hier handeln sehen, so feindlich und vernichtend, bringt ihr bedürftiges Selbst so sehr ins Gedränge, dass sie es mit Gewalt von sich stoßen, aber im Herzen und nur de mauvaise grâce ihnen gewiss am lebhaftesten huldigen. SCH